Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schönen guten Tag. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Pornografie. Wir sind 10 Minuten unter uns hier im Radio, dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Ich möchte gerne mit euch über Porno und Pornografie reden. Gerne mit Konsumenten, die sich das gerne anschauen, Männer und natürlich auch sehr gerne mit Frauen, die auf Porno stehen. Vielleicht meldet sich der ein oder andere Produzent, dann würde ich gerne mit Darstellern sprechen. Und auch mit Leuten, die sowas verkaufen. Also in Shops, Sex-Shops oder in Video-Shops. Also, Pornografie 0800 5678 111. Und im Fernsehen läuft gerade der Rockpalast mit halbnackten Männern. Das ist auch schon ein bisschen pornografisch. Naja, hält sich in Grenzen. Faxnummer 0800 5678 110. Dirk 33. Ja, morgen Domian. Ja. So, wir beide unterhalten uns jetzt über Pornos. Gerne. Stehst du drauf? Ja, absolut, muss ich sagen. Das heißt, du bist ein richtiger Porno-Konsument. Ja, muss ich sagen, ja. Da bin ich doch. Wie viel guckst du dir so an? Ja, ich muss jetzt sagen, also man kann ja nicht so in der Woche jetzt so pauschal sagen, aber so im Monat, so sag mal 6 bis 8 Mal greife ich schon darauf zurück. Ja, reden wir jetzt von Filmen oder von Heftchen? Ja, ich sag mal so, ich bin jetzt 33. Ja. Und angefangen hat das schon mit 15, 16. Und da ging es dann mit Heftchen los, dass irgendein Kollege mal ein Heftchen hatte. Und das ging dann im ganzen Freundeskreis umher. Und da musstest du manchmal auch erst mal 4 Tage warten, bis du das überhaupt erst mal gekriegt hatte. Und dann bekam man es und es war ganz verklebt, ne? Nee, so war nicht. Also da hat man schon drauf geachtet, dass sowas nicht passiert. Ja. Ne? Also die Heftchen interessieren dich heute nicht mehr so sehr, mehr die Filme. Mehr die Filme sind jetzt, weil im Zeitalter des Videorekorders ist das eigentlich so, dass Filme auch mehr, ich sag mal, unter Freunden auch zu kriegen sind. Ich tausche größtenteils auch. Ach so. Und also, kopierst du sie dir dann auch und legst sie im Archiv an? Nein, also das ist so, dass man sich dann mal aus der Videothek, ich sag mal, 2, 3 Filme so ausrangierte holt, die 20, 30 Mal kaufen, kosten. Und da kauft man sich dann 2, 3 von. Und ich sag, das ist dann schon so in dem Sinne, nenne ich sag mal, die Grundausstattung. Und das reicht dann schon, um mit irgendwelchen anderen Freunden mal was zu tauschen. Weil ich bin da mit Sicherheit nicht alleine. Also es gibt so viele, die ich kenne, die das auch nutzen. So, kannst du so in der Regel sagen, dass du jeden zweiten Tag vielleicht eine Kassette reinschmeißt und dir irgendwas reinziehst? Das kann auch sein, dass ich mir den auch 2-mal am Tag reinziehe. Ah ja. Und aber das kann auch sein, dass ich mir dann 14 Tage überhaupt gar keinen reinziehe. Ja. Wenn dass ich dann mal zu meinen eigenen Fantasien zurückgreife. Also wenn möglicherweise auch sogar mal auf sowas, was ich schon gesehen habe, daraus einen Film, ne? Ja, ja. Wenn du sie dir anschaust, die Pornofilme, ist es in der Regel dann immer so, dass du dabei auch onanierst? Ja, fast immer. Fast immer. Ja. Wie lange guckst du dir einen Pornofilm an, bis du dann auch zum Höhepunkt kommst? Geht das recht schnell oder dauert das? Sind das so richtige Sessions, die du für dich da veranstaltest? So dumm sich das anhört. Also das mache ich davon abhängig, wie Lust und Laune ist. Also beim Geschlechtsverkehr kannst du das ja auch jetzt variieren, ob du schnell oder nicht so schnell kommen willst. Und so mache ich das beim Film auch mal manchmal. Also ich gebe mir Mühe, dass ich so ziemlich, wenn es zum Ende hingeht, in so einem bestimmten Film, da gibt es ja mehrere Abschnitte meistens, dass ich da ungefähr dann auch so da beim Höhepunkt ankomme. Das kann man natürlich nicht immer schaffen, das ist klar. Ne? Aber, ist klar, ja. Guckst du die alleine immer, die Filme? Ja, die gucke ich alleine. Ich habe die aber dann auch schon, wenn ich eine Partnerschaft hatte, auch schon mit Freundinnen zusammengeguckt. Ah, das haben die Frauen dann mitgemacht? Also, ja, mitgemacht. Also ich hatte mal, und das war auch ganz blöd, ich kam mir da irgendwie auch dumm vor. Ich hatte mal eine Freundin gefragt, was mich das anmacht. Und dann habe ich gefragt, ob sie das auch anmacht. Und sie sagte zu mir, ja, mach dich das an. Das sage ich ja natürlich. Und dann sagte sie, was soll die blöde Frage? Mich natürlich auch. Ah ja. Und natürlich kam es erst mal ab in die Bibliothek, hast einen Film geholt. Und ich sag mal, das wurde dann aber nur so zum Angeilen genutzt. Nicht um sich da jetzt... Also das war das Vorspiel quasi. Richtig, ganz genau. Also wenn ihr dir... Also wenn ich mir ein Porno angucke, nach einer Viertelstunde, da bin ich rattenscharf. Da muss ich, sage ich jetzt mal, poppen oder wichsen. Anders geht das nicht mehr. Oder den Fernseher ausmachen. Oder ja, so muss man sagen. Es ist ja so. Ich sag ja so, du bist ganz genau. Ja, genau. Auf welche Art von Pornofilm stehst du? Also so oft normal, aber so meine Ansicht ist, also ich stehe da unheimlich drauf, wenn so eine Frau da Aufnahme macht. Also das gehört für mich zum guten Porno, sag ich. Wie Aufnahme? Wie angespritzt wird. Ach so, oh ja. Also nicht jetzt angepullert oder so. Ja, ich verstehe schon. Ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen heute Nacht, glaube ich. Wann fängt es an, pornografisch zu werden in einem Interview? Weiß ich nicht so genau. aber wir haben jetzt alle verstanden, was du gesagt hast und es ist auch okay. Also, ein ganz normaler Konsument, das war der Dirk, 33 Jahre alt. Ich danke für deine Offenheit und für deine Meinungsäußerung. Gerne. Alles Gute, Dirk. Tschüss. Ja, wünsche dir auch. Tschüss. Juhu. Jetzt geht es weiter mit Albert. Schöner alter Name. 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Albert. Ja. Hörst du mich nicht? Hallo. Ja, hier ist... Hör ich mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Du mich nicht. In Dorf? Ja. Guten... Du mich nicht, hast du gesagt. Doch, ich höre dich. Das können wir noch eine Weile so weitermachen. Du bist auch Porno. Du bist auch Porno-Konsument, oder was? Ja. Was guckst du? Ja gut, also wie soll ich Konsument sagen? Also zwei... nicht alles zweite Wochenende, aber in der Regel so jedes zweite Wochenende. Ach hier, du holst dir Porno, wir reden vom Pornofilm, ja, oder vom Pornoheftchen? Ja, von Filmen. Von Filmen. Und du holst dir jedes zweite Wochenende neue Filme? Ja, also manchmal gibt es auch schon Filme, die einen also gut liegen oder so, also dann guckt man die doch schon öfters. Ja, guckst du die alleine an? Nee. Nee? Also schon mit, also sagen wir mal, also machen wir so eine kleine Session, so eine Feier, also. Ehrlich? Mit mehreren Jungs oder sind da auch Frauen bei? Ja, kommt drauf an. Also manchmal nur mit Jungs und manchmal mit Frauen. Also das ist unterschiedlich. Bist du heterosexuell? Kann man sagen. Kann man sagen. So, nimm, aber jetzt der Fall mal, wenn da nur Jungs sind, Kumpels von dir. Was macht ihr denn dann zusammen? Wichst ihr dann zusammen? Manchmal kommt das schon vor. Aha. Und da hast du so keine Hemmung, mit den anderen Männern das zusammen zu machen? Warum? Ja, entschuldige, ich frage. Ich meine, das macht ja nicht jeder. Also, aber ihr onaniert nur zusammen, ihr packt euch da nicht gegenseitig an? Nee, nee. Also es gibt dann keine Orgie? Nee, sowas nicht. Also, und wenn Frauen... Eher eine Session, sag ich schon mal. Verstehe. Und wenn da Frauen bei sind, wie geht das dann ab? Ja, dann kommt doch drauf an, auf wen die Frau gerade... Oder wo die Frau gerade, also in welcher Stimmung die ist oder so. Und dann geht das schon mal, also je nachdem, auf wen die Frau, sag ich jetzt mal, Bock hat. Zu ja. Ich wundere mich, dass ihr überhaupt Mädels findet, die das mitmachen. Machen sicher auch nicht viele, ne, oder? Nee, viele nicht, aber es gibt genug Muscheln mehr, also sowas zu nennen. Hast du denn selbst auch eine Freundin? Ja. Und macht die das auch mit? Ja, nicht immer, manchmal, aber dann mit nicht so vielen Leuten. Ne? Und gibt es denn dann so eine richtige Gruppensex-Situation oder macht ihr es dann einzeln? Also du dann nur mit deiner Freundin? Einzeln. Nur einzeln. Mit den anderen in einem Raum oder zieht ihr euch dann... Nee, dann ziehen wir uns zurück. Ach so, also, ihr macht euch nur scharf gemeinsam und zieht euch dann... Ja, dafür sind die Freunde auch manchmal da, also... Ja, ja. Wenn deine Freundin nicht dabei ist, erzählst du ihr dann, dass du wieder so eine Session gemacht hast? Manchmal weiß ich schon im Voraus. Achso, also da ist ja auch nicht eifersüchtig. Naja, eigentlich nicht. Ja, ist doch toll, ne? Ich wundere mich. Ja. Und die findet das auch nicht seltsam, wenn ihr Jungs da alleine seid und euch befriedigt. Wenn man sich einen runterholt. Ja, genau so. Mir fiel es gerade nicht ein, das Wort. das macht ihr auch nichts aus. Nee. Ja, tolerante Freunde, ne? Muss man halt mitleben. Ja. Ja. Auf was für Filme stehst du? Ja, sagen wir mal, also schon ein bisschen mehr so soft mehr. Also nicht so direkt Hardcore, sondern mehr so, also wie soll ich das jetzt sagen? Also mehr so soft, so ein bisschen, erst ein bisschen reden oder so, Bekanntschaft und dann, wo es langsam zur Sache geht. Also nicht direkt, direkt irgendwie, direkt ins Fernsehen an Video rein und sitzt eine Frau schon am Stuhl oder unter der Dusche oder was weiß ich wo. Oder? Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man selbst so in Stimmung kommt, ne? Als wenn es direkt also ein bisschen von 0 auf 100 geht, ne? Ist ja, auch, genau, wie beim Auto. Ja. Also keine SM-Sachen oder so richtige. Nee. Super also, Haftung. Ich weiß ja gut, wem gefällt und wem anmacht oder geil macht, aber gut, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Wie lange läuft das jetzt schon so mit euren Sessions und so? Boah, das läuft jetzt so gute 3 Jahre vielleicht. Wie hat sich denn, ist ja auch eine interessante Sache, wie hat sich denn diese Gruppe überhaupt zusammengefunden? Weil, wie gesagt, das ist ja nicht jedermanns Sache. Nee, nicht jedermanns, aber ja. Also schon aus dem Freundeskreis halt. Aus dem Freundeskreis. Ja. Wann ist die nächste Session? Ja, wann? Ja? Am Wochenende. Muss ich das sagen? Was? Muss ich sagen. Nee, musst du nicht sagen. Nee, musst du nicht. Ja. Albert, danke für deinen Anruf und viel Spaß bei den Sessions. Ja, gut. Tschö. Viel Spaß noch bei deiner Sendung. Ja, danke, tschüss. So, jetzt haben wir 1.10 Uhr und der Vorspann im Fernsehen läuft und jetzt wird gleich wieder die Fernsehzuschauer freundlich begrüßen. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Ich bitte das zu entschuldigen, dass wir ein bisschen später sind im Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt Pornografie. Ich möchte gerne mit Pornokonsumenten reden, also Menschen, die sich gerne Pornografie anschauen, sei es nur in Form von Heftchen oder in Form von Filmen. Ich möchte auch sehr gerne mit Frauen reden, die so etwas machen und die so etwas gut finden. Natürlich auch mit Leuten, die sagen, das finde ich ekelhaft, das muss nicht sein, eigentlich ist das keine gute Angelegenheit. Dann möchte ich gerne reden, wenn sich das auch ergeben sollte, mit Produzenten, die so etwas herstellen, vielleicht auch mit Darstellern, die in Pornos mitgewirkt haben oder mitwirken und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Verkäufer von Pornos oder jemand, der in einem Videoshop arbeitet und auch die Pornofilme verleiht. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor wir jetzt richtig in die Vollen gehen, möchte ich gerne euch noch zwei Rückmeldung vorlesen zu gestern. Es hat hohe Wellen geschlagen, nämlich das Thema Gendatei. Und ich habe einen Brief bekommen, einen Faxbrief von Udo aus Würzburg. Und er schreibt, hallo Jürgen Domian, ich sehe deine Sendung relativ häufig. Häufig gefällt es mir auch ganz gut, wie du mit manchen Leuten umgehst. Ebenso gefallen mir deine Ansichten. Gestern aber fiel mir echt die Kinnlade runter. Wie kannst du in dieser exponierten Situation als Fernsehmoderator diese gesamtdeutsche Gendatei befürworten? Ganz abgesehen davon, dass dieser genetische Fingerabdruck keine Sicherheiten bezüglich Täterschaft, Nicht-Täterschaft gibt. Und bei solchen rasend wahnsinnigen Anschuldigungen wie dem sexuellen Missbrauch von Kindern halte ich das schlichtweg für unverantwortlich. Natürlich, davon gehe ich aus, liest du das hier nicht öffentlich vor. Und wenn, dann kommentierst du das sicher suffisant, weil du nicht kritikfähig bist. Zu demselben Thema schreibt Jens, hallo Domian, also ich bin Jens, 35 Jahre alt, lebe auf der Insel Rügen, bin uneingeschränkt dafür, eine solche Gendatei einzuführen. Es ist aus meiner Sicht absolute Heuchelei, dieses aus datenschutzrechtlichen Gründen abzulehnen. Ich denke, dass mit unserem Personalausweis oder Reisepass ebenfalls erhebliche Daten festgehalten sind, welches aber als selbstverständlich empfunden wird. Und niemand kritisiert dieses. So, das noch Rückmeldung zu gestern und auch zu dem sehr kontroversen Thema Gendatei. Jetzt aber zum Thema Pornografie. Und ich bin verbunden mit Jasmin. Das klingt ja schon mal sehr schön. Mit Jasmin. Und Jasmin ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Romian. Hallo. Oh! Ja. Jasmin, 27 Jahre alt. Ja, genau. Und guckt gerne Pornos. Und guckt gerne Pornos. Ja. Alleine? Auch, aber wenn ich einen Partner habe, eigentlich mehr mit meinem Partner. Ja, hast du im Moment einen Partner? Ich habe im Moment einen Partner, ja. Ja. Wer leiht denn dann diese Filme aus? Ja, eigentlich geht die Anregung eigentlich immer in der Regel von mir aus, aber wir gehen dann doch zusammen. Also alleine gehst du nicht in so Shop? Bin ich auch schon, aber das war eigentlich immer recht unangenehm für mich. Mhm. Warum? Ja, so die ganzen Typen da und so. Bist du da dann wirklich irgendwie auch angemacht worden, direkt? Oder? Nee, aber ich denke dann halt immer so, weißt du, ich meine, du bist ja dann umringt von so Tausenden von super krassen Bildern. Ja. Und dann merkst du schon irgendwie teilweise als Frau so die Blicke und ja, denkst du schon, jetzt nimmt er irgendwie dein Gesicht mit nach Hause und zieht sich dann einen Film rein. Ne? Ich habe ja gestern von einem Mitarbeiter hier von mir einen bösen frauenfeindlichen Witz gehört. Ja, da bin ich immer offen für. Der fragte, warum gucken sich Frauen Pornos immer bis zum Ende an? Mhm. Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Weil Frauen immer hoffen, dass die noch heiraten. Oh, nee, das ist bei mir aber ganz anders. Wie ist es bei dir? Erzähle von dir. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist das so, dass ich halt irgendwie gar nicht auf so Pornos stehe, hier mit Schauspielszenen und tralala. Ja. Also ich mag dann schon ganz gerne Hardcore und dann auch schon bitte das Detail, ne? Ja. Und, also was heißt das für dich ganz genau Hardcore? Ja, also für mich ist Hardcore Ja, wie soll ich das jetzt umschreiben, ohne auch Film zu werden? Ja, wo man halt wirklich alles sieht. Ne? Wo man den Geschlechtsakt und die Geschlechtsteile alles volle Kanne ganz nah sieht. Ne? Wo die Kamera schön nah ranfällt, dass es gar nicht mehr näher geht. Ne? Ja. Was aber auch wichtig ist, sind auch die Stimmen, muss ich dazu sagen. Was gesprochen wird, die Worte. Wobei die ja manchmal ganz übel synchronisiert sind. Ne? Ja, eben, das wollte ich sagen. Ne? Dann bitte Originalton und am liebsten Englisch. Und keine Musik. Mhm. Wobei es gibt ja auch deutsche Produktionen, ganz selten, die dann auch im Originalton verkauft werden. Ja, aber für mich ist jetzt mal ganz, weiß ich nicht, deutsche Männer sind mir da teilweise, kommen mir da nicht so, für mich haben da nicht so diese Erotik, ne? Bei welchen Szenen, wenn du das so allgemein beschreiben kannst, wirst du denn so richtig rattenscharf? Bei was das Film super rattenscharf wäre? Ja, das geht, jetzt muss ich mich ja total outen hier. Ja, also ich weiß nicht, ich mag halt ganz gerne so Filme mit etwas devoteren Frauen vielleicht. Ich habe mir letztens zum Beispiel einen ganz netten Highschool-Film angeguckt und den fand ich ganz nett. Und identifizierst du dich dann mit der devoten Frau? Bist du sexuell so auch gestrickt? Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Mhm. Magst du auch Filme, wo viele Männer eine Frau versöhnen? Ja, mag ich auch. Nur, also finde ich auch total geil, aber würde ich selber wahrscheinlich auch nie machen. Ja, aber so angucken, ja. Auf jeden Fall doch. Hast du schon mal mit mehreren Männern? Nein, ich hatte gar nicht. Gelegenheit, aber ich habe sie dann doch nicht genutzt, weil irgendwie war mir das dann doch nicht so ganz mein Fall. Mhm. Nun ist das ja bei uns Jungs üblich, dass wenn wir uns sowas angucken, also ich würde mal sagen zu 98%, dass dann irgendwann auch onaniert wird. Ja. Wenn du alleine diese Filme dir anguckst, ist das bei dir ganz genauso? Nee, das ist ja komischer. Und ich lüge auch jetzt nicht, weil ich stehe da. Ich glaube dir aufs Wort alles. Also eine Stimme kann nicht lügen. Oh, danke. Nein, es ist einfach so, dass es bei mir eigentlich mehr das ist, dass ich halt mehrere Sequenzen bleiben halt bei mir hängen. Ja. Und später, also ich habe halt recht gerne Sex auch mit meinem Freund. Mhm. Und dann schon mal gelegentlich benutze ich das einfach auch und spule dann so die Sequenzen aneinander runter. Mhm. Aber ich hoffe doch nicht, dass du beim Sex mit deinem Freund an diese Pornofilme denkst. Um Gottes Willen. Nein. Da wäre ich bestimmt nicht die Einzige, ne? Ich denke ja nicht direkt an andere Männer. Die sind aber ja nicht so real. Aber im Ernst, das kann also vorkommen, dass du mit deinem Freund schläfst und gewisse Szenen in Erinnerung kommen und die dich dann richtig heiß machen. Ja, wobei das dann meistens echt so ist, dass die Darsteller kein Gesicht haben oder vielleicht sogar mein Freund sind, ne? Mhm. Also nie kommt es dazu, dass du masturbierst, onanierst, wenn du alleine dir das anschaust. Nee, das habe ich früher mal gemacht. Mhm. Also ganz früher mal. Aber wie funktioniert das denn bei Mädchen, muss ich jetzt mal fragen. Mhm. Du sitzt dann davor, guckst dir das vielleicht eine halbe oder gar eine Stunde an, siehst wahnsinnig heiße Sachen da und tut sich, regt sich denn nichts bei dir oder empfindest du nichts? Ja, also ich muss sagen, ich sag, das ist ganz komisch. Ne? Also wenn ich mit meinem Freund komischerweise nicht, da ist es mehr so wissenschaftlich, gucke ich das eher. Und wenn ich mir das alleine angucke, dann werde ich schon teilweise erregt. Mhm. Aber kann das eigentlich nicht so beim Porno-Gucken dann ausleben. Mhm. Also ich habe es mir dann bestimmt schon mal selbst gemacht und dann auch an die Szenen gedacht. Aber ich mache es mir halt wirklich nicht beim Film oder so. Oder hatte ich schon mal dabei. Ja, das ist jetzt die andere Variante, die ich dich fragen wollte. Wenn der Freund dabei ist, wenn ihr das beide guckt, ist das so eine Art Vorspiel für euch? Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Wir wissen beide, dass der Abend bestimmt nicht irgendwie auch dann vorm Fernseher endet. Läuft der Pornofilm dann weiter im Hintergrund, wenn ihr beide Spaß miteinander habt? Ja, schon. Das kann schon sein. Ja, klar. Also ihr guckt euch das erst angezogen gemeinsam an? Ja. Und dann? Ja. Und meistens ergreift halt irgendeiner von uns beiden dann einfach die Initiative, würde ich sagen. Das geht dann meistens ziemlich deftig schnell zur Sache. Ja. Aber das ist nur eine Facette eurer Sexualität. Es ist nicht so, dass ihr immer Porno guckt, wenn ihr miteinander schlaft. Nein. Also das ist ganz ziemlich umfangreich. Wie wichtig sind, das interessiert uns Männer natürlich jetzt auch, brennen, ne? Und du bist eine Fachfrau und kannst uns das sagen. Gerade im Pornofilm auch die Größe des männlichen Penis. Wie groß, wie wichtig ist das für dich, um dass es dich sehr anregt? Jetzt beim Gucken oder? Wir reden erstmal vom Gucken im Film. Also vom Gucken muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich, ist für mich wichtig, dass dass der ganz gut bestückt ist. Und ich weiß es von Freundinnen auch. Ein ehrliches Wort, das ich sehr zu schätzen weiß. Wir hören ja immer von Frauen, die sagen, nein, ist völlig egal. Ne? Ich glaube den Frauen das ja auch nie so ganz richtig. Ja, oder ist es halt, in der Realität ist es halt wirklich tatsächlich anders. Ach so. Da muss ich den Frauen dann auch recht geben. Es ist dann teilweise auch schon, kann es wirklich auch unangenehm werden. Ne? Ja. Und also die Frauen seid schon kompliziert, ne? Also gucken wollte große genau. Jetzt wäre es mir beinahe rausgerutscht, das Wort, das böse Wort, große Glieder wollt ihr sehen. Ja. Aber es soll dann doch nicht, real muss es dann nicht so ganz groß sein. Nee, genau. Ich sag mal, da kommt es dann wirklich auf die Technik an. Mhm. Ja, das ist so, weil ich sag mal, ein Mann ist halt, vom reinen Anblick nackt halt nicht so super erotisch. Und sag's, da fehlt halt irgendwie, ja gut, Muskeln und tralala, okay, schön, schöner Hintern auch. Aber ich sag mal so, da zählt halt auch irgendwie so das primäre Geschlechtsmerkmal. Ne? Und eine Frau, weiß ich nicht. Aber so beim Sex halt ist ja auch das Sehen manchmal bei einer Frau nicht so wichtig, sondern mehr dann die Technik, die Aktion. Nun haben mir ja immer wieder, und das weiß ich auch von befreundeten Frauen, und das haben mir Frauen auch erzählt, dass sie gerne sich schwule Pornos angucken. Hast du da schon mal? Nee. Ich habe mal welche gesehen, klar. Aber, also ich weiß nicht, eine Freundin von mir steht da auch völlig drauf. Ja, so wie aber die Jungs auf die Lesben-Pornos stehen, stehen viele Frauen auf die schwulen Pornos. Ja, nee, aber ich mag das ehrlich gesagt nicht so, wenn zwei Männer, also ich meine, nichts, überhaupt gar nichts gegen Schwule, kein Problem. Aber zwei Männer beim Sex finde ich persönlich geil. Sehen möchtest du es dann doch nicht. Nee. Ja, ist okay. Also, wie gesagt, ich kenne halt viele Frauen, die das dann doch schön finden. Nee, ich mag das auch nicht bei normalen Pornos, bei 3er-10 oder so, wenn dann die Männer was miteinander auch leicht anfangen. Das mag ich persönlich nicht. Ich mag halt harte Kerle, ne? Du magst harte, stock-heterosexuelle Männer. Ganz genau. Ne? Die dich dann irgendwann sehr schön verwöhnen und dich auch nehmen, ne? Du bist von devoter Art, also muss man dich auch richtig nehmen. Ne? Ja, ganz genau. Ja, Jasmin, das ist doch sehr aufschlussreich. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Ja, mich auch, jedenfalls. Aber trau dich doch auch mal allein in so einen Shop. Müsste doch auch gehen. Ja, mach ich. Obwohl, es ist natürlich auch eine unangenehme Situation für Frauen, wenn man da dann blöd irgendwie angemacht wird, ne? Oder einen blöden Spruch vielleicht erdulden muss. Ja, ich sag mal, im Sexshop, wenn ich einen kaufen würde, würde ich es noch bringen. Da hätte ich weniger Probleme, aber dazu fehlt mir halt immer das Geld. Ne? Aber so in der Videothek, da kennt dich ja auch jeder und an der Ecke. Das ist das, und genau. Das muss ja nicht sein. Genau. Ne? Und die sind ja meistens irgendwie so versteckt hinten, ne? Diese Sexabteilung. Da ist man dann alleine. Ne? Und dann stehen da irgendwelche sabbernden Männer, ne? Und starren dich an. Und also ich kann es schon verstehen. Geh mal mit deinem Freund dahin, damit alles immer ordentlich läuft. Danke für den Anruf. Alles Gute, Jasmin. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Von Jasmin geht es jetzt zu Jonathan, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Grüß dich. Pornografie. Ja, richtig. Du und Pornografie, erzähl uns alles. Ja, folgendermaßen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Pornogucker. Ja. Hab circa, 50 Filme zu Hause. 50 Filme? Ja, ist relativ wenig, sag ich mal. Es gibt Leute, die haben sicherlich mehr. Ja, hast du die gekauft oder hast du die kopiert? Nee, die sind original. Die habe ich so nach und nach mit zugelegt und wie das so ist, ne? Und besuche auch regelmäßig die Videothek, das heißt so in der Woche 2-3 Mal. 2-3 Mal? Ja. Das heißt, du guckst ja eigentlich jeden Abend so ein Ding an, oder jeden Tag? Ja, muss man sagen. Wie lange jeden Tag? Ja, wie lange, also ich sag mal so, ich bin zurzeit Single. Und du kennst halt sicherlich, man braucht ja auch mal zwischendurch so. Und ich bin einer von den Typen, der es halt eben mal öfter braucht, also... Am Tag schalte ich öfters mal ein, das heißt, morgens, wenn ich aufstehe. Schon direkt am Morgen? Ja, natürlich. So zum Frühstück? Richtig. Brötchen, Marmelade und ein Porno. Ja, so sieht's aus. Zumindest mal ein Ausschnitt, sagen wir mal so. Ich ziehe mir den ganzen Film nicht rein, nur bestimmte Stellen, die mir gefallen. Und bist du berufstätig? Nein, ich bin zurzeit arbeitslos. Achso, dann hast du Zeit. Ich wollte gerade sagen, sonst musst du dich ja morgens beeilen. Ne? Porno gucken, gewisse Dinge dabei tun, frühstücken, anziehen, duschen und so. Aber du hast ja Zeit, das geht dann. Ja, wie gesagt, und... ja, ich wollte auch sagen, so ich ziehe mir auch mit Vorliebe gerne so reife Pornos vor. Das heißt, Frauen ab 40, 50 sind so die Sachen, die mich sehr interessieren, weil ich auch schon so einige Geschichten erlebt habe, so in meinem Leben. Das heißt, du stehst im realen Leben auch auf eher auf ältere Frauen? Ja, richtig. Also nicht auf Gleichaltrige, du bist 25, habe ich gerade gesagt. Also ab 45 aufwärts. Ja, also die Grenze ist so bei 55, 60, sage ich mal. Es kommt darauf an, wie die Frau aussieht, wie sie drauf ist. Wenn sie sexy ist, natürlich... ist mir das Alter eigentlich scheißegal. Ist es bei dir aber so, vermutlich im Gegensatz zu Jasmin, die gerade erzählt hat, dass du jedes Mal, wenn du ein Porno guckst, auch onanierst dabei? Richtig, ja, das gehört dazu. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, einfach nur so zu gucken und dann wieder ausmachen und dann so. Oh, ich bin nicht so der Genießer. Ich genieße schon, aber ich brauche auch dann den Spritzer. Also, ja. Das darf man so nicht sagen. Okay. Wie lange dauert das denn immer so an so eine Frequenz? Wie lange guckst du die? 10 Minuten, eine Stunde, 5 Minuten? Ja, ich sag mal so, ja, eine gute geschlagene, ja, viele Stunden schaue ich mir das schon an. Spule vor, spule zurück, schaue mich schön nochmal an. So wie es so ist, so. Das wirklich der Reiz ist halt eben, wenn ich sehe zum Beispiel von hinten oder so, wenn sie sich schön hart treiben. Also, ich habe so für mich die Erfahrung, kann ich sagen, wenn ich so etwas mal konsumiert habe oder konsumiere, dass ich das, wenn nur äußerst selten kann, dass es nur äußerst selten einen Reiz ausübt. Wenn ich das zu oft mache, dann verpufft das irgendwie. Ist das bei dir anders, dass du jedes Mal, auch wenn du es machst, das ist ja eine hohe Frequenz, wenn du sie jeden Tag machst. Ja, ich sag ja, ich bin ja Single und halt eben, da ist natürlich irgendwo, man muss es ja auch loswerden, das Ventil, sag ich mal, man muss es ja öffnen, weißt du, und ja. Ja, die Frage, die dahinter steckt, macht es dich wirklich immer noch geil, wenn du, auch wenn du es schon so oft dann gesehen hast? Ja. Das alles als Film und als Video. Ja, also ich schaue mir ja, sag ich mal, in der Woche mehrere Filme an, ich bin ja regelmäßig in der Videothek, besuche sie ja oft. Ja, und von daher, also es sind immer neue Sachen, die ich da mir. Also du hast gerade gesagt, du stehst dann auf ältere Frauen, also mit Videos mit älteren Frauen. Sind denn die Szenen und die Aktionen, die dort beschrieben sind, sind hier eher normal und oder sind das auch härtere? Ist es SM oder was ist es? Ja, nee, überhaupt nicht. Also wenn schon so rein Blümchen, nur auf eine härtere Nummer natürlich schön. Das Normale. Ja, das die normale Nummer. Und wie gesagt, ein bisschen realitätsnah wie möglich, da muss es natürlich auch sein. Du machst es aber immer alleine. Ja. Ja, ich hatte ja gerade im Radio, ich hatte gerade im Radio, da wart ihr noch nicht zugeschaltet, die Fernseh, die Leute, einen jungen Mann, Albert hieß er, der erzählte, dass er ab und zu so Sessions veranstaltet mit seinen Kumpels. Ja, und ein heterosexueller Junge war das, der Albert. Und die Kumpels dann gemeinsam sich das angucken und gemeinsam dann onanieren. Bei dem. Da sind sie locker drauf. Sind sie sehr locker drauf. Ja, er fand das völlig normal. Ich war auch ganz baff, dass es das so gibt. Aber könntest du dir das auch vorstellen, sowas? Nee, eigentlich nicht. Also mein Freundeskreis sind jedoch in der Hinsicht sehr konservativ. Die würden vom Stuhl fallen, wenn du das vorschlagen würdest. Ne? Komm, lass uns doch mal. Das ist schon heftig, ja. Ich sag mal so in der Jugend, so mit 16, 17, da hätte ich mal so was machen können. Aber, ja. Ne, wenn du eine Beziehung hast, eine Freundin hast, guckst du dann auch Pornos? Ich würde die Kasten anschmeißen, ja. Wie lange liegt jetzt deine letzte Beziehung zurück? Ja, mittlerweile schon 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja, und das ist natürlich schon heftig, weißt du? Das ist heftig, ja. Ja. Und von daher, wie gesagt, also ist, ja. Bist du denn auch jetzt durch die lange Phase des Alleinseins zu einem solch exzessiven Porno-Konsumenten geworden? Ich darf nicht drüber nachdenken. Könnte sein, ja. Also vorher war das gar nicht so doll. Also ich war schon immer sehr interessiert an Porno, so ist das nicht. Aber ich muss sagen, halt eben... Man muss was los, gar nicht, aber schon mal erwähnt. Und ja. Hast du denn damals, als du eine Freundin hattest, bis zu deinem 20. Lebensjahr, hast du mit der mal zusammen sowas geguckt? Ja, ich habe den Kasten angekurbelt. Es war dann nicht immer ganz korrekt so, du musst ja immer nur vorne schauen und so weiter. Muss er denn so sein und bla bla. Ne? Ja. Also nach 5 Jahren Abstinenz und so vielen Porno-Eindrücken wünsche ich dir eigentlich von Herzen bald eine tolle, nette Frau. Prima. Und richtig schön real. Hast du denn so keine One-Night-Stand-Geschichten oder Affären? Oh, Mann, ich muss echt sagen, also ich habe eigentlich kein Problem. Ich bin eigentlich relativ kontaktfreudig, gehe auch auf Leute zu. Aber ich weiß nicht, ob jetzt bei uns auf der Stadt liegt oder wie auch immer. Vielleicht wird wohl an mir liegen, denke ich. Aber, also hast du jetzt seit 5 Jahren mit keiner Frau geschlafen? Doch schon. Doch schon. Durch, ja, doch, ja. Ja, wie das so ist. Ja. Aber es ist recht selten. Ne? Also. Und das würde eben nicht ausreichen und daher weichst du auf den Film aus. Richtig. So kann man sagen. Ja. Danke für den Anruf, alles Gute. Ja, ich danke dir auch. Tschüss, Jonathan. Ja, guten Morgen noch. Ne? Ja. Ciao. Ein Fax habe ich bekommen zum Thema, ist ja auch so ein bisschen Thema Erotik und Sexualität, nämlich zum Thema Zimmerkreissäge als Liebespartner. Und zwar ist das Fax gekommen von Marc aus Füssen und der sagt, lieber Domian, ich wäre beinahe aus dem Bett gefallen, als ich die Story bei dir hörte, dass sich ein Mann in seine Kreissäge verliebt hat und dass diese Kreissäge eine Erotik für ihn darstellt. Aber der eine liebt halt sein Kuscheltier und der andere seine Kreissäge. Man muss tolerant sein. Ja, man muss dann anzeigen. Iris, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. So, Iris. Boah, ich bin total aufgeregt. Ich habe deinem Kollegen eben schon gesagt, ich bin total aufgeregt. Wir beide schaukeln das jetzt. Er sagt schon, ganz normales Telefongespräch. Ganz genau. Es hört sowieso niemand zu. Wir sind völlig unter uns hier. Ja, und wenn, hören nur Freunde und nette Leute zu. Also es ist völlig, völlig einfach. Ja, gut, wenn du das sagst. Pornografie. Ja, und zwar führe ich ein Doppelleben oder ein Dreifachleben oder wie man das auch gerne nennen mag. Mhm. Und zwar arbeite ich im Internet. Du arbeitest im Internet, als was? Ja, als Pornodarstellerin. Also mit so einer Webcam oder wie? Ja, genau. Du hast zu Hause so eine kleine Kamera? Ja, nicht zu Hause, bei einem guten Bekannten von mir. Ja? Erklär mal den Leuten, die sich das nicht vorstellen können, was genau machst du da? Ja, ich mache alles von A bis Z. Also ich fängt mit einem Strippen an und geht dann mit diversen Spielsachen weiter und also das geht so, man kann dich dann anklicken. Genau. Und kann dann auf seinem Rechner zu Hause so ein kleines Bildchen sehen. Richtig. Nämlich man sieht dann dich. Da ist eine Kamera und die speist dann deine Bilder ein und der Konsument, ich kann das dann zu Hause mir angucken. Und vor dieser Kamera machst du alle möglichen Sachen bis hin zu, ja, auch Masturbationsszenen und sowas? So ist es. So, also alles. Ja. Also alles, was eine Frau alleine machen kann, machst du vor der Kamera. Genau. Mhm. Also alles, was die Leute sehen wollen, biete ich denen auch, ne? Chattest du denn gleichzeitig mit den Leuten auch? Ja, ich selber nicht. Das macht ein Bekannter für mich, weil das ist dann zu anstrengend. Man kann zwar gleichzeitig chatten, aber um die Leute zu halten, das ist einfach unmöglich. Das geht gar nicht. Ist denn dieser Bekannte, also der chattet, ist der in Rufkontakt mit dir? Der ist direkt neben mir. Der ist direkt neben dir. Also ich verfolgt könnte alles. Das ist auch eine super, super Vertrauensperson von mir. Und, ja. Also ich könnte dann reinschalten, liebe Iris oder wie immer du dich auch nennen magst, zieh jetzt mal bitte deinen Slip aus und das sagt er dir dann und das würdest du dann eventuell auch machen. Du meinst jetzt wen? Denjenigen, der sich einklickt? Ja, genau. Also ich bin ich stelle mir vor, ich habe mich eingeklickt. Ja. Ne? Und ich chatte und ich tippe rein, bitte Slip ausziehen. Genau. Dann würde dein Vertrauter dir sagen, Slip ausziehen. Nein, also ich habe selber den Computer vor mir stehen. Ach so, und du kannst sehe, es lesen. Was der schreibt und ich mache das dann auch. Ne? So, du hast gerade geredet von einem Dreifachleben. Das haben wir jetzt so grob verstanden, dass du dieses machst. Vermutlich für Geld auch, ne? Ja, richtig. Nur kurze Nebenfrage, wie viel bekommt man da, wenn man da eine Stunde oder zwei Stunden vor der kleinen Kamera sitzt? Ja, du, das ist ganz verschieden. Ne? Das kostet die Minute etwa 3,96 oder so. Das muss man bezahlen. Davon kriegt die Hälfte, geht natürlich an den Sender, worüber wir angemeldet sind. Ja, und die Hälfte dann an uns. Ne? Und das wird dann wöchentlich ausgezahlt. Wie viel kriegst du denn jetzt? Da brauchen wir nicht so viel zu rechnen. Wie viel kriegst du denn Cash auf die Hand pro Woche? Das ist verschieden. Also pro Woche sind es vielleicht manchmal 500, manchmal 1000. Das kommt immer darauf an, wie viele Leute du in... Also ich mache das 5-6 Stunden am Tag. Und, ach, jeden Tag, 5-6 Stunden. Ja, und es kommt dann immer darauf an, ne, wie viele Leute du, wie viele Minuten gehalten hast. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe drunter, die dann mit unter Kreditkarte reingehen und überhaupt nicht zahlen. Und da hast du natürlich den schwarzen Peter gezogen. Okay, so, das war jetzt der eine Teil deines Lebens. Du hast gesagt, du hast ein Dreifach-Doppelleben quasi. Was ist das zweite? Ja, das zweite ist, dass ich ein Kleinkind habe zu Hause. Und mich natürlich auch gleichzeitig drum kümmern muss und das eigentlich auch alles nur für mein Kind mache, damit es später mal was davon hat. Ne? Also du bist alleinerziehend. Ich profitiere da nicht von. Ja, du bist alleinerziehend. Ja, genau. Ja. Ich mache das im Prinzip nicht selbst für mich. Ich gehe an dieses Geld nicht ran, weil ich möchte, dass meine Tochter irgendwann mit 18 oder 19 sich davon was leisten kann. Ne? Ehrlich? Auto, Wohnung oder wie auch immer. Du nimmst immer deinen Lohn, den du da bekommst, und zahlst den auf ein Konto ein. Genau. Für deine Tochter. Du gehst gar nicht selbst an das Geld ran. Richtig. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich doof. Nur für mein Kind. Und also meine Beziehung sieht auch so aus, dass mein Partner gar nichts davon weiß, weder Freunde noch Familie oder sonst dergleichen. Ist das jetzt die dritte Komponente, dass dein Freund davon nichts weiß? Ja, genau. Also du bist einmal alleinziehende Mutter, dann weiß der Freund nichts davon und du machst eben diese Arbeit, ne? diesen Job. Nun ist das aber eine heikle Sache. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Mädels dann halt auch richtig sieht. auch erkennbar mit Gesicht oder hast du eine Maske, wenn du das machst? Nee, ich habe keine Maske, aber da habe ich eigentlich auch gar kein Problem mit, so, weil ich denke mal, das ist vielleicht eins zu, weiß ich nicht, wie viele Millionen, dass man Treffer ist, der sich irgendwie sieht oder erkennt. Und ich meine, selbst wenn es dann passiert, dann sage ich einfach, habe ich Pech gehabt. Ne? Ist einfach so. Dann muss ich mich halt dazu bekennen und sagen, ja, ich bin das, ich mache das oder wie auch immer. Also. Wie lange bist du mit deinem Freund hier schon zusammen? Wir sind jetzt etwas über 2,5 Jahre zusammen. Und machst du das die ganze Zeit schon, während du mit ihm zusammen bist? Ja, genau. Vorher auch schon? Vorher habe ich auch schon mit Kameras gearbeitet, ja. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Wie kriegt man denn da Kontakte, dass man das machen kann? Ja, das ist eigentlich relativ komisch passiert alles. Also ich wurde angesprochen von einem Bekannten, also von diesem Bekannten. Der sagte halt, ja, siehst klasse aus und bist total offen und ehrlich und hast nicht mal Lust dazu und die sind halt auch damit selbstständig und sowas. Ja, und da habe ich dann gesagt, ja, ich gucke mir das mal an. Klar, warum eigentlich nicht? Weil ich bin halt offen für alles, was man natürlich nicht immer zeigen kann bei jedem. Ne? Aber es kam dann durch diesen persönlichen Kontakt zu diesem Anbieter, den du persönlich kanntest. Ja. So kam es dann. Ja. Das ist so ein... Aber wenn du wenn du so oft, du hast ja gerade gesagt, dass du sehr viel im Einsatz bist in der Woche, lebt dein Freund bei dir? Was erzählst du dem denn, wo du hingehst? Ja, das passiert meistens dann, wenn er selber berufstätig ist. Ne? Und ansonsten, ich habe ja auch Freunde, wo ich hingehen kann. Oder ist ja nicht so, dass man sich kontrolliert, wer wo hingeht. Oder. Warum erzählst du das deinem Freund nicht? Ja, weil ich bin komme aus einem Land, wo das nicht so üblich ist. Also ich bin gebürtige, ich komme aus Syrien und ich denke, er ist auch Syrer, der kommt auch aus Syrien. Ja. Ne? Und ich das heißt, also tolerant und so wäre da nichts zu machen. Nee, das ist total streng. Also das dürfte nicht irgendwie aber ans Licht kommen. Da lebst du schon immer ein bisschen auf einem Vulkan, ne? Finde ich. Ja, natürlich. Es gibt die verrücktesten Zufälle auf der Welt, ne? Dass vielleicht sein bester Freund, der dich kennt oder irgendein Bekannter von ihm da reinklickt und dich dann sieht. Nee, das glaube ich nicht. Das sind nicht so Computerfreaks. Also. Ja, selbst wenn, Jürgen, dann ist halt Pech, sage ich mal so. Ne? Ich meine, ich mache das für mein Kind und ich habe früher nichts gehabt. Ich bin volljährig geworden, ich habe nichts bekommen, ich habe nichts gehabt. Meine Eltern haben nicht für mich gespart und rührt das daher, dass du selbst so wenig von deinen Eltern bekommen hast, dass du dir selbst gesagt hast, ich will meinem Kind was bieten, wenn es älter ist? Also ich muss dazu sagen, also ich habe sehr viel Liebe bekommen, so ist das nicht. Ne? Meine Eltern haben mich nie geprügelt oder irgendwie auch sehr tolerant, meine Eltern. Ich meine, selbst wenn die rausbekommen würden, dass ich diesen Job mache oder so, ne, die würden nicht sagen, wir verstoßen dich oder irgendwas. Die fänden das nicht so berauschend, das ist ganz klar, aber die würden jetzt nicht sagen, wir wollen dich nicht mehr haben oder du bist nicht mehr unser Kind oder irgendwas. Ne? Ist einfach Fakt. Ich habe viel Liebe gehabt, aber nie das, was andere jetzt hatten, was ich auch haben wollte. Ne? Meinetwegen, lass es nur ein Puppenwagen sein oder weiß ich nicht. Und ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwann mit 18, weil ich habe zum Beispiel selber keinen Führerschein, ich habe kein Auto, ich lebe nicht im Luxus oder sonst dergleichen. Also ich bin ganz normal durchschnittlicher Mensch. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Irgendwie finde ich es beeindruckend, dass du das machst, nur um deinem Kind mal was bieten zu können. Aber wenn dein Kind das dann vielleicht mal rausbekommt, wie du dieses Geld herangeschafft hast, wie wird das sein? Oder wirst du es ihm sagen? Wirst du das deiner Tochter erzählen irgendwann? Ja, es kommt natürlich immer dann drauf an, was für eine Situation das passiert. Ne? Wenn sie jetzt älter ist, reif ist oder meinetwegen, weiß ich nicht mehr. Wenn sie jetzt mit 16, 17, 18 sagt, Mama, wie hast du das geschafft, mir das ganze Geld an die Seite zu schaffen oder so, ne, dann denke ich, sollte man ganz ehrlich sein, wenn ich merke, dass mein Kind reif ist und mein Kind wird auch offen erzogen, ist nicht so, dass ich jetzt wieder bin, ich komme jetzt aus der Badewanne und bedecke mich oder so, ne, das ist. Also dann könntest du dir vorstellen, ihm ihr zu erzählen. Dieses Kind ist aber nicht das Kind, der Vater ist nicht dein jetziger Freund. Nein. Ja, das habe ich mir so gedacht auch. Nein, das ist er nicht. Wie lange akzeptiert mein Kind so, also wer mich liebt, sollte auch mein Kind lieben und das tut er auch. Wie alt ist eigentlich deine Tochter? meine, das möchte ich jetzt nicht. Okay, muss auch nicht sein. Wie lange planst du das noch zu machen? Also ich mache das so lange, bis ich die stolze Summe von 200.000 oder 300.000 Mark erreiche. So lange? So viel? Ja. Wie viel hast du, wenn ich fragen darf, wie viel hast du schon? Wie viel ich habe? Ja. Muss ich das sagen? Nein, musst du nicht sagen. Ist auch okay. Kannst du dir natürlich sagen. Ich meine, mir kann ja nichts passieren. Ne? Ist ja ganz geheim. Also ich denke so um knappe 50.000 Mark. Mhm. Mein Gott. Also mich berührt es schon, dass du das so für dein Kind tust und damit du dem Kind das mal bieten kannst. Ich gehe da nicht dran, Jürgen, das ist wirklich so. Mhm. Nicht mal irgendwie, um irgendwo einkaufen zu gehen, um mir Lebensmittel zu kaufen oder sonst dergleichen. Da gehe ich nicht dran, das ist tabu. Eine Frage noch zur konkreten Arbeit. Wenn du da sitzt und diese Kamera auf dich gerichtet ist und du da diverse Dinge machst, bis hin eben zur Masturbationsaktionen auch, ist das wirklich reiner Job für dich? Spulst du so runter oder findest du irgendwo auch ein bisschen prickelnd? Die Vorsteller gucken jetzt doch eine ganze Menge Männer zu. Ja, also es ist nichts Schönes, sag ich mal so. Ne? Mhm. Also es ist jetzt auch nicht mit Zwang oder sonst dergleichen. Irgendwo macht es Spaß, ja. Es macht irgendwo Spaß, weil man ja nicht nur über Porno oder über Sex oder über sonst dergleichen irgendwie so, verstehst du, was ich meine? Nee, du hast gesagt, es ist nichts Schönes, aber es macht Spaß. Das verstehe ich nicht so richtig. Also es ist nicht schön in dem Sinne, wenn ich jetzt, wie soll ich sagen, also es gibt natürlich richtig perverse Leute irgendwo, ne? Und ich sag halt, ich bin tabu irgendwo und ich halte das auch ein. Also wenn mir jemand sagt, ich möchte sehen, wie du jetzt, weiß ich nicht, pinkelst oder was weiß ich, dann habe ich damit kein Problem, weil ich denke einfach, auf die Toilette gehen und pinkeln, das tue ich auch, dann kann ich das auch vor der Kamera. Ach, wie weit gehst du denn? Würdest du auch vor der Kamera das andere Geschäft machen? Ja, das würde ich auch machen. Würdest du auch machen? Klar. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir sind alle nur Menschen, ne? Ich meine, wenn jetzt ein Star auf den Klo geht oder so, dann... Also das heißt für mich im Klartext, diese Arbeit kotzt dich nicht an, sondern du machst es ist für dich okay. Es ist vielleicht nicht so das große Highlight, aber es ist okay für dich. Nee, ab und zu kotzt die Arbeit mich total an, weil halt manche Sachen sind wirklich widerlich. Da denkt man sich, was sind das für Leute irgendwo, die wirklich so einen Scheiß sehen wollen, auf Deutsch gesagt. Ne? Und dann auf der anderen Seite sind halt wieder Leute, die einfach nur aus Jux und Dollerei und aus Spaß da reingehen und mit denen man sich auch super vernünftig unterhalten kann über den Chat und das macht dann einfach nur Spaß. Hast du bei dieser Arbeit schon einmal einen Orgasmus gehabt? Nein, das nicht. Ganz ehrlich nicht. Ja. Also, wie auch, also vor der Kamera sieht das immer so aus, als wenn man voll in Action wäre, sag ich mal so. Aber in Wirklichkeit spreche ich da zu meinem Chatter und sage die ganze Zeit, was für ein Blödmann, was für ein Wichser. Weißt du, also... Ja, ist klar, kann ich mir gut vorstellen. So ab, ne? Man macht sich seine Gedanken. Also, ich bin sehr gespannt darauf. Das heißt, ich werde es ja höchstwahrscheinlich gar nicht mitbekommen, natürlich nicht mitbekommen, wie deine Tochter irgendwann mal reagieren wird, wenn sie hört, wie die Mama das verdient hat und welchen Elan, welche Kraft die Mama da reingesteckt hat, um ihr das alles zu ermöglichen. Ja, ich hoffe sehr, dass sie es locker aufnimmt. Ja. Alles Gute, liebe Iris. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Danke dir, ne? Tschüss. 1.43 Uhr und 9 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 44 und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Pornografie. Wer von euch guckt gerne Pornografie, schaut sich das gerne an? Wer von euch produziert vielleicht sogar Pornografie? Wer hat schon mal mitgemacht bei solchen Filmen? Wer verkauft sowas in Shops oder auch in Videotheken? Oder wer verleiht Pornofilme? Also wenn ihr mit mir darüber auch reden wollt, sehr gerne. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt mir auch kostenfrei faxen, so wie die Telefonnummer auch kostenfrei ist. 0800, die Faxnummer 5678 110. Und zwei Faxe habe ich hier noch, und zwar eins von Dominik, der schreibt: Hi Domian, ich meine manchmal, dass du nur Faxe in deiner Sendung vorliest, die Kritik enthalten. Magst du kein Lob? Fragt Dominik. Ron, 28, aus Aschaffenburg. Also, Domian, du bist das Beste, was es im deutschen Fernsehen Querstrich-Talk-Bereich gibt. Neben Alfred Biolek bist du mein absoluter Star. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Thilo ist dran und Thilo ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Thilo, zum Thema Pornografie. Richtig. Also es ist so, dass meine Lebenspartnerin und ich seit circa anderthalb Jahren, beziehungsweise sagen wir es mal so, vor anderthalb Jahren mal in der Zeitung eine Annonce gelesen haben. Mhm. Und da stand dann so sinngemäß, dass eben Pornodarsteller gesucht werden. Mhm. Nun sind wir beide eben auch so veranlagt, dass wir seit viereinhalb Jahren zusammenleben. Mhm. Meine Lebenspartnerin hat einen Sohn, der ist jetzt 13, der lebt also noch bei uns. Mhm. Und auch Töchter, die jetzt schon 18 und 20 Jahre alt sind. Mhm. Das heißt also relativ erwachsene Kinder. Mhm. Und ich sag mal, mit denen kann man sich eigentlich über viele Sachen unterhalten. Mhm. Jetzt habt ihr diese Anzeige gesehen, gelesen. Habt ihr geantwortet? Ja, sicher. Wir haben also ein paar erotische Fotos von uns geschickt. Mhm. Die haben wir dann also selber so im Schlafzimmer und im Wohnzimmer mit Dessous-Wäsche und allem aufgenommen. Mhm. Und dann haben wir den Rückruf bekommen. Mhm. Und dann sind wir zu einem ersten Casting hingefahren. War das so eine richtig professionelle Firma, wie man sich das so vorstellt? Ja, ich meine, die Firma hieß, glaube ich... Nee, brauchst gar nicht sagen, den Firmennamen. Also eine richtige Firma, eine richtige Porno-Produktion. Richtig, also eine richtig große Vertriebsfirma, die also da auch, sage ich mal, knallhart in diesem Geschäft ist, vor allen Dingen. Seht ihr denn entsprechend aus? Ich meine, die ganzen Pornodarsteller sehen ja doch relativ normiert, relativ gut aus, ne? Die Frauen und die Männer, relativ. Also, ich frage jetzt, entsprichst du diesem Schönheitsideal und deine Freundin auch? Also um das mal kurz zu beschreiben, also meine Lebenspartnerin, die ist jetzt 38, hat kurze Haare, so, sage ich mal, Käse ins Gesicht geschnitten und hat eine sehr frauliche Figur. Mhm. Und ich selber bin jetzt 30, ich bin 1,92 groß, wiege allerdings nur 72 Kilo. Ich bin also schlank, weil ich über 15 Jahre Triathlon gemacht habe. Ja, also gut durchtrainiert, guten Körper. Und habe allerdings ein sehr markantes Gesicht. Wie lang ist dein Penis? Ich sag mal, wenn er also richtig erregt ist, sage ich mal so 20, 21 Zentimeter. Ist eine gute Länge für einen Pornofilm. Ist schon sehr stattlich. Jetzt stelle ich mir diese Situation sehr pikant vor. Man stellt sich da vor und sagt, ich würde ganz gerne mitmachen. Wie läuft so ein Gespräch ab? Und vor allen Dingen muss man sich da ausziehen und präsentieren vor den Produzenten? Also es ist erstmal so, man kommt dorthin zu diesem ersten Casting. Da wird erstmal geprobt, ob man überhaupt tauglich dafür ist. Meistens ist es dann so, man muss grundsätzlich, also was ich sehr gut finde, ist von diesen großen Pornoproduktionen, dass grundsätzlich ein immer aktueller AIDS-Test verlangt wird. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und Proben heißt, ihr musstet direkt vor die Kamera. Richtig. Und musstet direkt eine Nummer vorführen. Richtig. Du mit deiner Frau oder mit anderen Partnern? Nee, ich mit meiner Frau. Ist dir das denn gelungen, in so einer Studioatmosphäre mit Scheinwerfern, so wie ich das hier von mir hier auch kenne, vielleicht auch mit vielen Leuten, die drumherum stehen, dann ein hochzukriegen, erregt zu sein? Also es ist erstmal so, dass grundsätzlich erstmal der Produzent selber anwesend ist, weil er ja eine bestimmte Vorstellung dieses Filmes hat. Mhm. Mhm. Dann sind im Normalfall zwei Kameramänner anwesend und einer, der die ganze Regie führt. Naja, also immer, Kamera so und Kamera so. Immerhin, ne? Immerhin. Also ist es dir gelungen, gleich eine entsprechende Erregung zu bekommen? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sage oder denke oder beziehungsweise wir beide denken, dass das ganz einfach eine Kopfsache ist. Mhm. Ich denke mal, die schwierigste Situation bei so einem Dreh eines Pornos ist ganz einfach. Es werden dann sogenannte Abschnitte abgeschlossen, wo dann auch Fotos gemacht werden. Mhm. Und wenn dann immer jemand dazwischen spricht oder sagt, Moment halt, wir wollen das doch lieber so und so haben, dann ist es sehr, sehr schwierig, sag ich mal, den Penis wieder steif zu kriegen. So, diese Bewerbungsszene, die liegt ja schon eine Weile zurück, wie du gerade am Anfang erzählt hast. Richtig. Seid ihr denn heute richtig Pornodarsteller geworden oder macht ihr das nur nebenher? Also ich sag mal, wir sind zwar beide im Moment arbeitslos, aber wir machen es trotz allem nur nebenher. Es ist immer, was ich auch den Leuten immer versuche, gerne zu erklären, man sollte sich von dieser Traumillusion einfach mal wegdenken, ich werde hier ein Pornostar. Ist es denn auch eine Illusion, man hat ja auch die Vorstellung, dass wenn man in dieses Gewerbe erstmal reingekommen ist, dass man da so richtig Asche macht. Verdient man da richtig gut Geld? Also ich sag, ich kann da also sehr offen drüber sprechen, auch diese Illusion ist falsch. Man kriegt normalerweise im Schnitt für einen normalen Pornofilm pro Darsteller 250 bis 300 Mark. Und ich sag mal... Wie bitte, für den ganzen Film 250 Mark? Nein, du musst dir das so vorstellen. Dieser Film ist unterteilt in 6, 7, 8, 9 verschiedene Szenen. Achso, das wird immer... Szene, die dauert dann schon mal 3, 4, 5, 6 Stunden. Und für eine Szene kriegt man um die 250 Mark? 250, 300 Mark. Ja, dann kommt es noch drauf an. Das ist ja nix. Für das ist eigentlich nix. Ich sag mal, wo man vielleicht ein bisschen mehr verdienen kann, sind dann so Szenen, es gibt ja so zum Beispiel Analszenen oder auch... Achso, da gibt es einen Aufschlag. In Analszenen, da gibt es dann 15 Fuffi drauf, oder wie? Nö, da gibt es schon 100 bis 150 Mark mehr. Achso. Wo gibt's denn am meisten mehr? Ach, wahrscheinlich bei den ganzen Sauereien, ne, die man so machen kann. Ja, richtig. Ja. Aber ich sag mal, wir haben auch unsere Grenze, wo wir also sagen, da ist Schluss und da ist Feierabend und da wollen wir auch nicht weiter. Du sagst ja immer, wir. Ist es denn so, dass du immer nur mit deiner Frau dich in Szene setzt in Filmen oder habt ihr auch wechselnde Partner? Also sie und ich, wir haben beide also auch wechselnde Partner. Und ich denke, wir sind da auch sehr unterschiedlicher Meinung. Meine Lebensgefährtin ist also, wir sind ganz am Anfang sehr heftig in Streit geraten, weil sie zum Beispiel auch einmal alleine weg musste. Und ich saß dann eben hier über mehrere Stunden zu Hause und dann kannst du dir ja vorstellen, dass einem dann die wildesten Gedanken durchkommen. Achso, das heißt, du bist dann doch schon eifersüchtig, wenn sie da zugange ist mit anderen Darstellern. Ja, ich bin da sehr, sehr ehrlich drin. Und sie vertritt also den Standpunkt, dass sie sagt, das ist für mich Arbeit und da mache ich die Augen zu und gehe durch und wenn ich nach Hause komme, dann habe ich den Mann, mit dem ich Sex mache, wo ich auch Liebe empfinde. Aber das bedeutet doch, dass ihr eigentlich ständig deshalb Konflikte haben müsst, ne? Wenn ihr getrennte Aufträge bekommt. Also ich sag mal, heute nicht mehr. Weil du ein bisschen abgeklärter geworden bist. Ja, richtig, weil ich denke, das war für mich eine Überwindungsphase. So, jetzt muss ich aber nochmal auf das Thema AIDS zurückkommen. Du hast gerade zwar großartig gesagt, dass es immer einen aktuellen AIDS-Test geben muss, nur sagt der ja nicht so sehr viel aus, ob nicht jemand vielleicht doch schon infiziert ist. Produziert ihr diese Filme ohne Kondome, die Szenen? Immer. Immer. Grundsätzlich. Hast du da nicht Angst, dass du dich da infizierst und deine Frau umgekehrt auch? Doch, sicher. Und wir hatten mal eine Szene, das war ein Film, der war so über mit mehreren Personen. Da waren also drei Frauen anwesend und auch drei Männer. Und ein Mann hat also mit meiner Frau Mutter und Vater gespielt, die anderen beiden Bruder und Schwester und Tante und Cousin, glaube ich. Ich hab das nicht mehr so genau in Erinnerung. Und da war dann also auch eine Analszene. Und um das mal so ein bisschen mit einzubringen, was ich also sehr, sehr mies in der Pornografie finde, ist, dass teilweise also Sachen abgesprochen werden, die hintenrum nicht eingehalten werden. Es war also von vornherein klar, dass meine Frau gesagt hat, eine Analszene mache ich nur mit meinem Freund, weil mir das zu intim ist. Und es kam dann doch anders und sie musste das mit jemand anderem machen. Richtig. Aber man kann doch in der Situation, was heißt man muss das machen, man kann in der Situation ja nicht sagen, nee, hier, Freunde, so war es nicht geplant. Das kann man sagen, dann war man aber, glaube ich, das letzte Mal bei solchen Filmen dabei, das ist auch logisch. Bedenklich finde ich schon, dass ihr beide permanent dann mit eurer Gesundheit spielt. Und es ist auch so, ich muss mal eins dazu sagen, Domian, ich kann da auch ganz ehrlich sein, wir sind also eine dreiköpfige Familie und wir haben also nicht sehr viel Geld und ich denke, dass es bei uns auch mehr aus der Not heraus ist. Ja gut, dass man sagen kann, okay. Hast du nicht gerade gesagt, dass da zwei Kinder sind? Die anderen beiden Töchter wohnen für sich allein. Die wohnen für sich allein. Richtig. Ja gut, das Geld ist ja vielleicht auch nicht immer eine Begründung. Wenn du plötzlich eine tödliche Krankheit bekommst oder eine Frau oder eine andere schwere Erkrankung, dann ist das Geld nicht mehr so wichtig. Sicher, ja, klar, aber ich denke, dass das prozentual also sehr, sehr gering ist, dass sowas passieren kann. Wie ist das eigentlich bei diesen Szenen in Pornos, wenn die Männer dann ihren Orgasmus im Mund der Frauen haben? Sind die Frauen dann ja im Mund konfrontiert, berührt mit dem Sperma? Richtig. Die schlucken das doch nicht runter. Die schlucken das nicht runter, sondern da wird nachher so ein sogenannter Cumshot gemacht. Mhm. Und zwar, da wird die Kamera ausgemacht und dann tun die sich so ein bisschen Spucke selber im Mund noch zusammensammeln und drücken das dann aus dem Mund heraus. Und was passiert mit dem Sperma, das vorher schon im Mund war? Ja, das wird mit rausgedrückt. Also das wird keinesfalls mit runtergeschluckt. Aber, das heißt, die ganzen Schleimhäute des Mundes kommen natürlich mit dem Sperma in Berührung. Ne? Auch die eine oder andere offene, vielleicht etwas blutige Stelle am Zahnfleisch. Und schon hätte man eine Infektion. Ne? Normalerweise ist das richtig, was du sagst. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man mit so einem Gedanken schon an die Sache rangeht, dann sollte man das besser von vornherein lassen. Welche Rolle spielt eigentlich bei den Pornoproduktionen, soweit du das überhaupt beurteilen kannst, was andere Männer anbelangt, Viagra? Wird Viagra sehr viel genommen, damit man immer ein gutes Standvermögen hat? Also ich denke, das kann ich sehr gut beurteilen und ich meine, das spielt keine große Rolle. Mhm. Weil ich ja vorhin zum Anfang unseres Gesprächs auch eindeutig gesagt habe, dass das ganz einfach eine Kopfsache ist. Mhm. Mhm. Es gibt Männer, die schaffen es also wirklich in einer Stunde dreimal, ihren Orgasmus zu bekommen. Wenn du überhaupt nicht kannst, nutzt auch, oder nicht willst oder blockiert bist, nutzt auch eine Viagra nichts. Ne? Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich mal einen Film hatte mit meiner Lebenspartnerin zusammen und noch einem anderen und zwei super aussehenden Frauen und ich habe es nicht geschafft, erregt zu werden. Mhm. Durch sie nicht und auch nicht durch die anderen beiden. Also Thilo, das war auch sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche alles Gute und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt, ihr beiden. Ich hoffe das, auf jeden Fall. Schönen Gruß an deine Frau oder Freundin. Ja, mache ich. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen bei Domian. Renate, 50 Jahre alt. Hallo. Hallo, hier ist Renate. Hallo, Renate. Erstmal Glückwunsch zu deiner Sendung. Danke. Ich gucke so fast jeden nach. Das ist sehr nett. Zum Thema Pornografie, Renate. Zum Thema Pornografie. Also ich drehe selbst Pornos. Du drehst selbst Pornos? Ja. Also als Produzentin oder wie? Also ich mache das im privaten Bereich, zwar gewerblich. Mhm. Und die Kunden bekommen auch selbst ihre Filme gleich mit. Also was heißt im privaten Bereich gewerblich? Das heißt, du hast Amateurdarsteller? Das heißt, ich habe eine Aktfotomodellagentur. Ja. Das hat sich irgendwie so daraus entwickelt, dass immer wieder Kunden gefragt haben, hier können wir nicht mal selbst Darsteller sein. Mhm. Und dann nimmst du deine kleine Videokamera und legst los. Genau, so sieht's aus. Nur mit deiner einen Videokamera. Also ja. nicht mit Kameraleuten und Technik im großen Theater. Nein, ganz diskret und ganz privat. Aha. Und auch, also jetzt, wir können mit eigener Darstellerin kommen oder mit Stellendarstellerin. Das heißt, man kann bei dir auch etwas in Auftrag geben. Und du machst vielleicht einen speziellen Film für den Auftraggeber, der irgendwas Besonderes haben möchte. Das auch. Ja. Es sind auch männliche Darsteller teilweise dabei. Mhm. Oder aber, wie gesagt, in der Hauptsache eigentlich, dass die Leute selbst Darsteller sein können. Was machen die Leute dann damit? Die nehmen das mit nach Hause und gucken sich selbst an, oder wie? Ja, jeder träumt doch irgendwo mal davon, selbst in einem Porno mitzuspielen. Ich nicht, also bin ich unnormal? Ich träume davon eigentlich nicht. Träumst du davon, da mitzumachen? Ich stehe auch lieber hinter der Kamera, muss ich sagen. Also, das sind die Filme, die verkaufst du dann immer an die, quasi an die, die du gefilmt hast. Du machst keine Abzüge und verkaufst das irgendwo anders noch. Die bekommen das sofort nach dem Dreh in ihre Hände. Mhm. Also da existieren keine Kopien. Ich mache das auch auf VHSC, dass ich das sofort rausgeben kann. Mhm. Erregt dich das also selbst? Also keine Digitalsachen oder sowas. Ja. Erregt dich das selbst, wenn du das so mit anschaust? Und muss ich sagen, nein. Nein? Im Nachhinein vielleicht ja. Aber in dem Moment, wenn ich filme, dann bin ich nur daran interessiert, dass der Film gut wird. Also eine richtige Regisseurin, eine Vollblutregisseurin. Genau. Geht es dir hauptsächlich da ums Geld, dass du das machst, wenn du gar nicht so einen sexuellen, erotischen Aspekt empfindest dabei? Ja, natürlich. Ums Geld, ne? Was kostet so ein Filmchen, wenn man den bei dir machen lässt? Also mit eigener Darstellerin oder alleine 100 Mark. Ja. Und mit gestellter Darstellerin 500. Kann man denn auch, gibt es auch Wünsche, dass Männer beispielsweise oder Frauen zu dir kommen und sagen, ich möchte einfach beim Masturbieren gefilmt werden? Ja, natürlich. Das gibt's auch. Ja, das gibt's ja oft, ja. Ja. Hast du schon mal mitbekommen? Oder Transen oder Transvestiten oder sowas. Oder überhaupt im Extrembereich auch mal SM oder so. Ja. Hast du schon mal mitbekommen, was die vielleicht damit machen? Gibt es das als Geschenk vielleicht auch, dass jemand das jemand anderem schenkt? Ja, war auch schon da. Ehrlich? Ja. Tolles Geburtstagsgeschenk. Genau. Oder Weihnachtsgeschenk. Oder Weihnachtsgeschenk, natürlich, ja. Renate, die Sendung geht zu Ende. Danke für deinen Anruf und viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit weiterhin. Danke. Tschüss. Ciao. In der Technik, Michael Jansen, das war unser Thema Pornografie. Heute Nacht, morgen haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow. 1 Uhr Radio 1 live. Ich hoffe, wir sind pünktlich auch im WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Gute Nacht, schöne Nacht. Bye bye.